prüfe die Gänge von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenstein. Doch geht die Sonne endlich unter, glaub es mir. Erwacht zu neuem Leben, der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. Es war am Samstagmorgen beim Frühstück. Anton spürte, dass etwas Unangenehmes in der Luft lag. Alles schien wie immer. Und doch. Anton begann ein Brötchen zu streichen und wartete. Er brauchte sich nicht lange zu gedulden. Anton, wir müssen mit dir reden. Es geht um deine seltsamen Freunde. Welche Freunde? Um Anna und Rüdiger. Eine leichte Röte stieg Anton ins Gesicht, wie immer, wenn das Gespräch auf seine besten Freunde kam, auf den kleinen Vampir Rüdiger von Schlotterstein und seine Schwester Anna. Und was ist mit ihm? Hier, sieh dir diese Fotos an. Guck aber genau hin. Wenn ihr meint. Gelangweilt sah Anton den Stapel mit Fotos durch, aber dann, er erstarrte. Es war das Bild, das sein Vater am letzten Samstag von ihm und Anna gemacht hatte. Anton erkannte die Papierschnipsel auf dem Boden, die offenen Schränke, das zerwühlte Sofa. Nur Anna sah er nicht. Dabei hatte sie bei der Aufnahme direkt neben ihm gestanden. So, und jetzt möchte ich wissen, was du dazu sagst. Wozu? Ich weiß genau, dass ich euch beide fotografiert habe. Warum ist Anna dann nicht auf dem Foto? Wieso fragst du mich? Weil es deine Freunde sind, diese Vampire. Zum ersten Mal gebrauchte sie das Wort Vampire, nicht in spöttischer Weise. Jetzt klang es plötzlich ernst, bedrohlich, als glaubte sie an Vampire. Anton war verwirrt. Dass Vampire kein Spiegelbild haben, wusste er. Aber dass man sie auch nicht auf einem Foto festhalten kann, davon hatte er keine Ahnung gehabt. Wahrscheinlich hast du sie nicht richtig aufs Bild gekriegt. Nicht aufs Bild gekriegt. Sieh dir das Foto mal genau an. Anton tat es. Und da entdeckte er etwas ganz und gar Unglaubliches. Ein Buch schien in der Luft zu schweben. Es war Romeo und Julia, das Buch, das Anna am Samstag gelesen hatte. Und es schwebte genau dort, wo Annas Hand sein musste. Nur die Hand war nicht zu sehen. Unvorstellbar. Aber Anton hatte den Beweis vor Augen. Irgendetwas musste er dazu sagen. Aber was? Das Buch. Es sieht aus, als ob es gerade herunterfällt. Nein, es sieht aus, als ob jemand das Buch festhält. Wie soll denn das gehen? Die Person müsste ja durchsichtig sein. Oder ein Vampir. Vampire haben doch kein Spiegelbild. Und wer kein Spiegelbild hat, kann auch nicht fotografiert werden. Ich denke, du glaubst nicht an Vampire. Bislang nicht. Aber seit ich das Foto gesehen habe... Heute Abend sind Fatih und ich bei Frau Dr. Dösig eingeladen. Dann werden wir ihr die Sache mal schildern. Welche Sache? Na, deine Beziehung zu diesen Gestalten. Morgen früh sehen wir dann weiter. Anton überlief es kalt. Langsam schien es brenzlig zu werden. Für ihn, für den kleinen Vampir und für Anna. Er konnte nur abwarten, was Frau Dr. Dösig sagen würde. Außerdem hoffte er, dass der kleine Vampir heute Abend zu ihm kommen würde. Nachdem seine Eltern gegangen waren, wartete Anton am offenen Fenster. Plötzlich sah er eine dunkle Gestalt heranfliegen. Es war Rüdiger. Rüdiger. Guten Abend, Anton. Sind deine Eltern da? Nein, du kannst reinkommen. Meine Eltern sind weggegangen. Ins Kino? Nein. Ins Theater? Nein. Aha, zum Tanzen. Schön wär's. Wieso? Wo sind Sie denn? Bei Frau Dr. Dösig, um über Vampire zu reden. Was? Ja, das blöde Foto ist schuld. Welches Foto? Das mein Vater am letzten Samstag von Anna und mir gemacht hat. Anna ist auf dem Foto nicht drauf. Nur das Buch, das sie in der Hand hatte. Oh, verdammt. Das hätte sie wissen müssen. Unsere Eltern haben uns extra eingeschafft, dass wir uns nicht fotografieren lassen sollen. Hat dein Vater etwa ein Blitzlicht benutzt? Ja. Oh je. Jetzt begreife ich, woher Annas rätselhafte Krankheit kommt. Anna ist krank? Seit einer Woche liegt sie im Sarg. Sie hat schreckliche Kopfschmerzen. Und wenn sie aufsteht, wird ihr schwindelig. Und sie kann nicht richtig gucken. Vor ihren Augen verschwimmt alles. Kann man ihr nicht helfen? Wie denn? Hast du den zweiten Umhang mit? Ja, hier. Ich dachte, wir können auch etwas unternehmen. Nein, danke. Ich möchte lieber zu Anna. Vielleicht kann ich irgendetwas für sie tun. Bedrückt flogen Anton und Rüdiger los. Als sie über der Siedlung schwebten, fiel Rüdiger etwas Wichtiges ein. Und deine Eltern wollen sich mit einer Frau, wie hieß sie noch, Döserich über Vampire unterhalten? Frau Dr. Dösig. Und wer ist das? Unsere Hausärztin. Und wieso wollen sie ausgerechnet über Vampire reden? Ach, das blöde Foto hat sie misstrauisch gemacht. Früher glaubten sie nicht an Vampire. Aber seit dem Foto... Und diese Frau Döserich? Dösig. Glaubt die an Vampire? Keine Ahnung. Weißt du, wo sie wohnt? Ja, da hinten, am Ende der Straße. Warum fliegen wir nicht hin? Hinfliegen? Willst du etwa bei ihr klingeln? Nein, aber durchs Fenster gucken. Vielleicht können wir hören, worüber sie reden. Eine tolle Idee. Darauf wäre ich gar nicht gekommen. Aber ich? Das Haus von Frau Dr. Dösig hatte nur 2 Stockwerke. Das Erdgeschoss, in dem sich die Praxis befand, und den ersten Stock, in dem die Wohnung lag. Hinter dem großen Blumenfenster musste das Wohnzimmer sein. Durch die leicht geöffnete Balkontür drangen gedämpfte Stimmen. Wie bitte? Na ja. Sind das deine Eltern? Ja, bestimmt. Ja. Na prima. Der kleine Vampir landete auf dem Balkon. Anton folgte ihm zögernd. Zum Glück gab es neben der Balkontür eine Nische, in der sie sich verstecken konnten. Sie war allerdings so eng, dass sie dicht beieinander stehen mussten. Nicht gerade angenehm für Anton. Der kleine Vampir wirkte aus der Nähe plötzlich viel gefährlicher. Jetzt grinste er auch noch und zeigte seine makellosen Raubtierzähne. Hast du Angst? Angst? Wie kommst du dann darauf? Och, ich dachte nur. Dann muss ich mich wohl getäuscht haben. In diesem Jahr konnte ich leider noch keinen Urlaub machen. Das ist sie, Frau Dr. Dösig. Irgendetwas pocht hier. Ist es nicht vielleicht doch dein Herz? Mein Herz? Nein. Das ist das Vampirsuchgerät, das Frau Dr. Dösig in ihrem Wohnzimmer aufgestellt hat. Vampirsuchgerät? Nicht so laut, sonst schlägt das Gerät Alarm. Aber im nächsten Sommer geht es nach Tunesien. Dann bin ich garantiert urlaubsreif. Wir werden im nächsten Jahr an die Nordsee fahren, vor allem wegen Anton. Das ist gut, die Nordseeluft ist sehr gesund, besonders wenn man oft erkältet ist. Auch erkältet ist Anton eigentlich selten. Aber etwas anderes beunruhigt uns. Ja? Wie soll ich mich ausdrücken? Ja, Anton hat so merkwürdige Freunde. Ja. Sie sind ganz blass, tragen immer schwarze Umhänge. Ja, und wir haben sie noch nie bei Tageslicht gesehen. Die typischen Stadtkinder. Ja, das würde ich nicht sagen. Wir glauben, dass es Vampire sein könnten. Vampire? Ja, das ist doch ein ganz überholter Aberglaube. Ja, bislang dachten wir das auch, aber sehen Sie sich mal dieses Foto an. Mir fällt nichts auf. Das Buch. Stimmt. Es scheint in der Luft zu schweben. Seltsam. Es schwebt aber nicht in der Luft. Ein kleines Mädchen hält es in der Hand. Und wo ist das Mädchen? Genau das fragen wir uns auch. Ja. Ich weiß jedenfalls, dass sie neben Anton stand, als ich das Foto machte. Und sie hatte das Buch in der Hand. Das ist sehr eigenartig, wirklich. Es gibt einfach keine vernünftige Erklärung dafür. Und was hat Anton damit zu tun? Tja, also, angenommen, diese Freunde von ihm sind wirklich Vampire. Dann müssen wir doch befürchten, dass sie auch bei Anton... Was haben Sie bei Anton? Ich verstehe nicht. Ganz schön begriffsstutzig. Also, wir denken, dass sie bei ihm vielleicht Blut gesaugt haben. Blut gesaugt? Aber nein, das wäre einfach zu verrückt. Ja, das hätten wir vor 2 Tagen auch gesagt. Aber dieses Foto hat uns misstrauisch gemacht. Vielleicht waren wir in der Vergangenheit viel zu sorglos. Wie meinen Sie das? Ja, Antons Freunde, wir mochten sie von Anfang an nicht. Ganz meinerseits. Wir machen uns jedenfalls Sorgen um Anton. Ja, also, das verstehe ich. Ich könnte ja ein Blutbild von ihm machen. Oh ja. Was, Idiot? Ja, ein Blutbild, das ist wirklich eine gute Idee. Also ich will mir aber kein Blut am Zapfen lassen. Nein, auch nicht von mir. Hey, lass mich. Magst du mich denn nicht mehr? Ich schreie. Oh, Spielverderber. Und wann sollen wir zum Blutabnehmen kommen? Wir vor allem. Montag um 7:30. Und Sie wollen also im nächsten Jahr an die Nordsee fahren? Ja, ja. Können Sie uns einen bestimmten Ort empfehlen? Und so weiter, und so weiter. Natürlich. Mir reicht es, fliegen wir. Zu Anna? Wenn es unbedingt sein muss. Sie kletterten auf das Geländer des Balkons und unbemerkt flogen sie ab. Kurz bevor sie den Friedhof erreicht hatten, überlegte es sich Rüdiger plötzlich anders. Ich komm doch nicht mit. Was? Willst du mich etwa im Stich lassen? Im Stich lassen? Du übertreibst mal wieder. Ich will nur nicht das fünfte Rad am Wagen sein. Du weißt genau, dass ich noch nie allein in der Gruft war. Irgendwann ist es immer das erste Mal. Ach, Verräter. Aber der kleine Vampir war schon davon gesegelt. Wütend landete Anton hinter der Friedhofsmauer. Sollte er wirklich alleine in die Gruft steigen? Das war sicher gefährlich. Dann dachte Anton an Anna. Wie einsam musste sie dort unten sein. Während Anton noch unschlüssig dastand, hörte er auf einmal Stimmen. Schnell versteckte er sich hinter einem umgestürzten Baum. Keiner da! Wir sind wieder zu spät gekommen! Es war der Friedhofswärter Geiermeier mit seinem neuen Gärtner und Assistenten Schnuppermaul. Sie machten Jagd auf die Vampire. Beide trugen graue Arbeitskittel, aus deren Taschen lange, spitze Holzpflöcke hervorguckten. Schnuppermaul sah sich erleichtert um. Sie sind wohl schon ausgeflogen. Und nur deinetwegen, weil du so lange in der Badewanne liegen musstest. Bitte? Aber ich war sehr schmutzig. Ich habe den ganzen Tag in der schwarzen Friedhofserde gewühlt. Da musste ich mich erst mal frisch machen. Frisch machen! Dein Reinigkeitstick geht mir langsam auf die Nerven. Ein Friedhofsgärtner, der sich vor ein bisschen Dreck unter den Fingernägeln fürchtet, sollte den Beruf wechseln. Wie bitte? Heißt das, du willst mich nicht mehr haben? Nein, natürlich nicht. Du weißt doch, wie viel wir vorhaben in den nächsten Wochen. Bald schon werden wir diese Wildnis in einen herrlichen Garten verwandelt haben. Und dann... Dann ist ein für alle Mal Schluss mit diesem Vampirgesindel, dieser Blutsaugerbande. Ja, jawohl, selbstverständlich. Gehen wir. Anton sah, wie sie kehrt machten. Erst jetzt traute er sich, tief durchzuatmen. Eins war ihm klar, die Vampire mussten gewarnt werden. Und das konnte nur einer tun, er selbst. Seinen ganzen Mut zusammennehmend, kletterte er in das Einstiegsloch zur Gruft, rutschte ein Stück, lief die Stufen hinunter und sah Anna in ihrem Sarg liegen. Anton, was willst du? Dich besuchen. Ich bin krank. Annas blasses Gesicht war spitz geworden und ihre Augen wirkten geschwollen und entzündet. Anton ergriff ihre kleine kalte Hand und drückte sie. Geht es dir nicht schon etwas besser? Oder höchstens ein bisschen? Ich wollte dir sagen, dass es mir sehr leid tut. Ach. Danke. Kann ich dir irgendwie helfen? Mir helfen? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Es gibt Tropfen. Ich habe Tante Dorothee einmal davon berichten hören. Augentropfen? Tante Dorothee nannte sie Teufelstränen. Und die würden dir helfen? Ja, aber ich weiß nicht, wo es die gibt. Kannst du nicht Tante Dorothee fragen? Nein, dann käme ja alles heraus. Du weißt doch, dass wir Vampire keinen freundschaftlichen Kontakt zu Menschen haben dürfen. Ja, stimmt. Vielleicht kriegt man die Augentropfen beim Arzt. Glaubst du? Ja, warum eigentlich nicht? Heute gibt es für jede Krankheit ein Extramittelchen. Warum sollte man also keine Teufelstränen kriegen? Oh, wenn das möglich wäre. Ich muss dir unbedingt etwas sagen. Geiermeier und Schnuppermaul, ich habe sie heute belauscht. Sie wollen euren Friedhof in einen Garten verwandeln. Was? Und du hast dich nicht verhört? Nein. Oh, da muss ich unser Familienrat tagen. Und ausgerechnet jetzt, wo ich das mit den Augen habe. Aber du besorgst mir die Teufelstränke, ja? Ja. Jetzt gleich. Gut, wenn du willst. Natürlich will ich. Vielleicht hängt mein Vampirleben von diesen Teufelstränen ab. Dann gehe ich jetzt. Ja. Anton schämte sich ein wenig. Heute war Samstag. Er konnte frühestens am Montag bei Frau Dr. Dösig versuchen, die Tropfen zu bekommen. Aber Anna hatte ihn so flehend angesehen. Diesmal verließ Anton die Gruft durch den Notausgang. Anna hatte gemeint, Anton sollte ihn kennen, jetzt, wo sich die Sache mit Geiermeier und Schnuppermaul zuspitzte. Der Notausgang führte durch einen schmalen Gang von der Gruft bis zu einem Brunnen neben der Kapelle. Anton hastete den Gang entlang. Dabei hätte er sich nicht zu beeilen brauchen. Seine Eltern waren von ihrem Besuch bei Frau Dr. Dösig noch nicht zurückgekehrt. Am Montagmorgen ließ sich Anton missgelaunt in Frau Dr. Dösigs Labor Blut abzapfen. Dann trottete er ins Sprechzimmer. Dort hatte seine Mutter schon Platz genommen. Anton hatte das Gefühl, dass ihm eine lange, zermürbende Fragerei bevorstand. Na, Anton, dann erzähl mal, wie es dir geht. Mir? Prima. Keine Probleme? Nur meine Augen, die tun manchmal weh. Was? Deine Augen? Ja. Was hast du denn für Beschwerden? Sie brennen so. Und neulich in der Schule konnte ich nicht richtig lesen, weil sie so juckten. Warum hast du mir das nicht gesagt? Es ist ja nur manchmal. Und deshalb hatte ich es vergessen. Na, dann wollen wir mal gucken. Ich kann nichts Ungewöhnliches entdecken. Vielleicht liest du zu viel. Ja, diese verdammten Vampirgeschichten. Vampirgeschichten? Liest du gern solche Geschichten? Ja. Und glaubst du, dass es Vampire auch im wirklichen Leben gibt? Das glaubt doch keiner. Na, sehen Sie, er kann sehr wohl zwischen Fantasie und Realität unterscheiden. Na, ich weiß nicht. Also für deine Augen schreibe ich dir Tropfen auf. Die nimmst du, sobald deine Augen wieder brennen. Und wie heißen die Tropfen? Tully-Ex. Tully-Ex? Wolltest du andere? Könnten Sie mir vielleicht Teufelstränen aufschreiben? Wie bitte? Teufelstränen? Also, von denen habe ich noch nie gehört. Nein, nein, du nimmst schön deine Tully-Ex. Die sind mild und gut verträglich. Teufelstränen? Das hat er bestimmt in einem seiner Gruselbücher gelesen. Ja, also, wenn es sonst nichts gibt. Und das Blutbild? Das bekomme ich erst morgen. Rufen Sie mich dann bitte noch einmal an. Damit erhob sich Frau Dr. Dösig und Antons Mutter folgte ihrem Beispiel. Ihre verdrießliche Miene zeigte, dass sie sich mehr von dem Arztbesuch erhofft hatte. Anton allerdings auch. Während der Heimfahrt überlegte er, wie er doch noch an diese Teufelstränen herankommen konnte. Als seine Mutter vor einer Apotheke hielt, hatte er eine Idee. Anton bestand darauf, die Tropfen selbst zu holen. Aufgeregt betrat er die Apotheke. Sie war leer, bis auf den nett aussehenden Apotheker hinter dem Ladentisch. Mhm. Tully-Ex, Moment, das haben wir gleich. Hier, bitte. Oh, danke. Nanu, du siehst ja richtig unglücklich aus. Hast du noch einen Wunsch? Tully-Ex sind doch Augentropfen, oder? Ja. Können Sie mir die empfehlen? Ich meine, würden Sie die selbst nehmen, wenn Sie mal... Warum nicht? Es ist nämlich so. Es soll da ganz besondere Tropfen geben. Ein Freund hat sie mir empfohlen und der... Ja, und? Sie heißen Teufelstränen. Teufelstränen? Nein, nie davon gehört. Aber ich könnte mal den Computer fragen. Moment. Teufelstränen, der DT. Wie ich schon vermutet habe, Teufelstränen gibt es nicht. Da hat dich dein Freund zum Narren gehalten. Versuch es doch erstmal mit Tully-Ex. Enttäuscht steckte Anton die Packung ein und ging. Zu Hause besah er sich die kleine Flasche mit den Tropfen von allen Seiten. Ob Teufelstränen nicht genauso aussahen? Eigentlich brauchte man nur das Etikett zu entfernen und zu behaupten, es seien Teufelstränen. Wenn Anna das glaubte, würden ihr vielleicht auch die Tully-Ex-Tropfen helfen. Gedacht, getan. Vorsichtig löste Anton das Etikett ab und betrachtete zufrieden sein Werk. Jetzt musste er Anna nur noch die Tropfen bringen. Nach dem Abendbrot verkündete Anton, er müsse noch für das Sportfest trainieren. Sotarno machte er ein paar Übungen vor dem Haus, dann aber lief er über die Straße und verschwand in einem dicht bewachsenen Weg. Dort musste er erst einmal verschnaufen. Da legte sich plötzlich von hinten eine große, kräftige Hand auf Antons Schulter. Anton fuhr herum und erblickte Lumpi, den unberechenbaren großen Bruder von Anna und Rüdiger. Schön, dass wir uns endlich wiedersehen. Ja, sehr schön. Verzweifelt versuchte Anton, sich aus Lumpis Griff zu befreien, doch der hielt ihn fest wie mit Schraubstöcken. Dabei musterte er Antons Hals und zeigte seine makellosen Zähne. Du siehst noch besser aus als früher. Oh, du siehst richtig gesund aus. Findest du? Ja. Meine Mutter ist da ganz anderer Meinung. Ich musste sogar zum Arzt, wegen Blutarmut. Was? Blutarmut? Das ist die überflüssigste, unerfreulichste Krankheit, die ich kenne. Nur eins glaube ich nicht, dass du diese Krankheit hast. Warum nicht? Die Ärztin lässt sogar ein Blutbild von mir machen. Ein Blutbild? Ja, wieso die Ärztin? Ich kann mir genauso gut ein Bild von deinem Blut machen. Lumpi starrte Anton mit einem abwesenden, starren Blick an. Dann riss er seinen großen Mund auf. Doch da steckte ihm Anton im letzten Augenblick Tully-Ex zwischen die Zähne. Verwirrt kam Lumpi zu sich. Was ist passiert? Das sind die Tropfen für Anna. Sie sind sehr wichtig. Dann sauste Anton los. Als er die Straße erreicht hatte, hörte er ein heiseres Gebrüll hinter sich. Anton rannte noch schneller. Außer Atem kam er zu Hause an. In dieser Nacht würde er bestimmt gut schlafen. Doch Anton täuschte sich. Kaum war er nämlich eingeschlafen, weckte ihn Rüdiger unsanft durch lautes Klopfen ans Fenster. Wo brennt es denn? Der Friedhof. Schreckliches steht bevor. Meinst du, was Geiermeier und Schnuppermaul vorhaben? Du weißt etwas davon? Ja, ich habe gehört, wie sie sich unterhalten haben, dass sie den Friedhof in einen Garten verwandeln wollen. Und dass dann endgültig Schluss sein soll mit... Womit? Mit euch Vampiren. Das bestätigt meine schlimmsten Befürchtungen. Was ist denn passiert? Eben wurden zwei große Fahrzeuge auf den Friedhof gebracht. Und Geiermeier und Schnuppermaul standen dabei und rieben sich die Hände. Was für Fahrzeuge? Baumaschinen, glaube ich. Kennst du dich mit Maschinen aus? Ja. Na bitte, das dachte ich mir. Deshalb sollst du uns helfen. Ich soll euch helfen? Und was ist, wenn ich nicht will? Du willst nicht? Na ja, es könnte doch sein. Herumkommandieren lasse ich mich nicht, auch nicht von dir. Entschuldige, aber unser Freund bist du doch noch, oder? Ja, sicher. Und würdest du uns vielleicht, ich meine, könntest du uns eventuell helfen? Wenn du so freundlich fragst. Oh, Dracula sei Dank. Und was soll ich machen? Also, es wäre schön, wenn du morgen Nachmittag auf den Friedhof gehen würdest und dich für uns umhorchen könntest. Und du wirst bestimmt keinen Verdacht erregen. Glaubst du? Ja, du musst nur eine Gießkanne und eine kleine Harke mitnehmen. Dann fällst du überhaupt nicht auf. Ich werd's mir überlegen. Bitte. Na gut, meinetwegen. Und ich komme morgen Abend zu dir. Hey, du hast dich ja plötzlich so eilig. Na, hörst du's denn nicht? Nein, was denn? Mein Magen knurrt. Noch immer lachend schwang sich der kleine Vampir in die Nacht hinaus. Thank you. Beim Mittagessen am nächsten Tag kamen neue Schwierigkeiten auf Anton zu. Ich war übrigens heute vor der Schule bei Frau Dr. Dösig. Und? Mit deinem Blut ist alles in Ordnung. Du bist vollkommen gesund. Vollkommen gesund? Das hätte ich dir auch vorher sagen können. Dann wäre die ganze blöde Untersuchung umsonst. Das würde ich nicht sagen. Und wieso nicht? Weil Frau Dr. Dösig uns jetzt an einen Psychologen überwiesen hat. Wohin? Morgen Nachmittag gehen wir zu einem Psychologen, einem Seelenarzt. Ich habe vorhin angerufen und einen Termin vereinbart. Was? Ohne mich zu fragen? Weißt du überhaupt, was ein Psychologe ist? Na klar, aus dem Fernsehen. Das sind Leute, die ihre Nase in alles stecken. Und ich habe keine Lust, so einen Pikologen in meinem Seelenleben rumwühlen zu lassen. So schlimm wird's schon nicht werden. Außerdem bin ich ja dabei. Ich habe keinen Hunger mehr. Wohin willst du? Auswandern. Doch Anton hatte keine Zeit, lange zu grübeln. Ihm fiel ein, was er dem kleinen Vampir versprochen hatte. Er suchte seinen alten Sandeimer und die Schaufel hervor. Dann schlich er sich aus der Wohnung. Auf dem Friedhof machten die Baufahrzeuge einen ohrenbetäubenden Lärm. Der ganze hintere, verwilderte Teil des Friedhofs war zur Baustelle geworden. Anton standen die Haare zu Berge. Der Stein über dem Einstiegsloch zur Gruft der Vampire war verschwunden. Nun lag der Schacht offen da, für jeden zugänglich. Als die Arbeiter eine Pause machten, rannte Anton los. Das Einstiegsloch musste unbedingt getarnt werden. Unter Aufbietung aller Kräfte drückte Anton eine große Baumwurzel in die Öffnung hinein und füllte Erde darauf. Jetzt war nichts mehr zu sehen, und die Vampire konnten trotzdem ihre Gruft verlassen. Durch den Notausgang. Stolz und erleichtert hob er den Kopf und blickte in das wutverzerrte Gesicht Geiermeiers. Was hast du hier zu suchen? Ich suche gar nichts. Ich spiele nur. Mit Eimer und Schaufel? Ach, wie niedlich. Niedlich? Der Bengel stöbert hier herum und du findest das niedlich? Ja, ich habe früher auch so gern im Sand gespielt. Im Sand gespielt? Ja. Siehst du nicht, dass der Bengel viel zu groß dafür ist? Ja, ja, ja. Und wieso spielst du ausgerechnet auf dem Friedhof? Der Frieden und die Ruhe der Verstorbenen sind uns heilig, jawohl! So? Lass ihn doch, Hans Heinrich. Oder hast du kein Herz für junge Kinder? Doch! In diesem Augenblick ließ der Baggerführer den Motor. Eine Wolke von Abgasen hüllte sie ein wie eine Nebelwand. Diese Gelegenheit nutzte Anton, um zu entwischen. Zu Hause empfing ihn seine Mutter mit vorwurfsvoller Miene. Seit wann verlässt du die Wohnung, ohne mir Bescheid zu sagen? Seit du unter meinem Rücken Psychologen anrufst. Aber doch nur, weil wir uns Sorgen machen. Sorgen? Sorgen habe ich auch. Anton ging in sein Zimmer. Seine Mutter folgte ihm. Anton, können wir nicht mal vernünftig darüber reden? Worüber? Na, über deine Sorgen zum Beispiel. Diese verdammten Umweltzerstörer. Alles machen sie kaputt. Was machen sie kaputt? Oh, den Friedhof. Den Friedhof? Es ist ja schön, dass du dich für den Umweltschutz einsetzt. Nur, warum muss es ausgerechnet wieder der Friedhof sein? Weil sich außer mir niemand um ihn kümmert. Ach, das stimmt doch gar nicht. Heute stand in der Zeitung, dass aus dem hinteren Teil des Friedhofs ein Park werden soll. Und das sei dem besonderen Einsatz eines Friedhofswärters zu verdanken. Zu verdanken? Wieso? Es ist doch nur gut, wenn aus einem Stück Ödland, von dem keiner was hat, ein schöner Park für alle wird. Keiner was hat? Woher willst du das wissen? Weißt du denn jemanden? Allerdings, die Wanderratten und auch noch andere Tiere, die jetzt vom Friedhof vertrieben werden. Eigentlich wolltest du etwas ganz anderes sagen. Du wolltest sagen, die Vampire, stimmt's? Gott sei Dank, dass wir morgen den Termin beim Psychologen haben. Langsam bin ich wirklich mit meinem Latein am Ende. Latein? Ich wusste gar nicht, dass man da auch Sprachen lernen kann. An diesem Abend ließ der kleine Vampir lange auf sich warten. Immer wieder trat Anton ans Fenster und hielt nach ihm Ausschau, bis er endlich eine kleine schwarze Gestalt heranfliegen sah. Rüdiger, ich dachte schon, du kommst nicht mehr. Es hätte auch nicht viel gefehlt. Bei uns ging alles drunter und drüber. Stell dir vor, Jemand hat versucht, unsere Gruft zuzuschütten. Und Tante Dorothee hat sich fast das Genick gebrochen. Was? Ja. Unser Einstiegsloch war mit einer Baumwurzel versperrt. Tante Dorothee, die als Erste losfliegen wollte, hat sie nicht gesehen und ist mit dem Kopf dagegen gestoßen. Sie ist gegen die Baumwurzel gestoßen? Mhm. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich meine, ist sie schlimm verletzt? Naja, sie hat eine Beule, einen Brummschädel und eine riesengroße Wut im Bauch. Wut? Auf wen denn? Auf den natürlich, der die Wurzel in den Schacht gezwängt hat. Sie will ihm den Lebensfaden durchbeißen. Habt ihr schon einen Verdacht? Wir glauben, dass es Geiermeier war. Warst du eigentlich heute Nachmittag auf dem Friedhof? Ja. Und? Hast du etwas herausgefunden? Geiermeier hätte mich fast geschnappt, als ich... Erschrocken hielt Anton inne. Beinahe hätte er verraten, dass er es gewesen war. Was, als du... Als ich mir die Planierraupe angucken wollte. Planierraupe, Planierraupe. Das weiß ich auch, dass sie eine Planierraupe haben. Und weiter hast du nichts herausgekriegt? Nein, nur dass sie den ganzen hinteren Teil plattgewalzt haben. Das habe ich auch gesehen. Und wie geht es jetzt mit euch weiter? Mit uns? Oh, irgendwie wird es schon weitergehen. Es ist ja immer irgendwie weitergegangen. Glaub nicht, dass es für uns Vampire der erste Umzug wird. Ihr zieht um? Ja. Denkst du, wir warten, bis die Gruft ganz zugeschüttet ist? Nein... Aber dass es so bald sein würde. So bald nun auch wieder nicht. Außerdem haben wir noch den Notausgang. Und dann tagt heute der Familienrat. Danach sehen wir weiter. Der Familienrat? Ist Anna auch dabei? Natürlich. Und ihre Augen, sind die wieder in Ordnung? Ja, Lumpi hat ein Zaubermittel für sie aufgetrieben. Ach, tatsächlich? Ja, er ist die ganze Nacht herumgeflogen, hat er uns erzählt. Und hat überall gesucht und gefragt. Aha. Bis er schließlich beim alten Kräutermännlein die allerletzte Flasche eines uralten Wundermittels gefunden hat. Oh. Teufelstränen oder so ähnlich heißt es. Bei einem Kräutermännlein? Na sowas. Mhm. Aber die Hauptsache ist, es hat gewirkt. Naja, ich muss jetzt fliegen. Vielleicht wird meine Hilfe gebraucht. Komm bald wieder. Der kleine Vampir gab keine Antwort. Ohne einen Abschiedsgruß und ohne sich noch einmal umzusehen, flog er davon. Anton blieb lange am offenen Fenster stehen. Mit brennenden Augen starrte er in die Dunkelheit. Irgendwo dort draußen war der kleine Vampir, vielleicht in Lebensgefahr. In der Nacht gab es einen Frosteinbruch und am nächsten Tag waren die Straßen durch gefrierenden Regen spiegelglatt. Anton und seine Mutter fuhren mit dem Bus zur Praxis des Psychologen. Jürgen Schwartenfeger, Eheberatung, Kindertherapie, stand auf der Eingangstür. Herr Schwartenfeger war groß und sehr dick. Statt eines weißen Arztkittels trug er einen Pullover und eine ausgebeulte Korthose. Er hatte einen Oberlippenbart und um seine Augen lagen viele Lachfältchen. Weißt du, weshalb du hier bist, Anton? Hat meine Mutter Ihnen das nicht gesagt? Doch, aber ich wollte es gern von dir hören. Ja, also... Ach, nun red schon, du bist doch sonst nicht auf den Mund gefallen. Drängen Sie Anton nicht. Ich glaube, ich möchte lieber mit Herrn Schwartenfeger allein sprechen. Gut, wenn ich hier störe... Natürlich stören Sie nicht. Aber es ist vielleicht ganz günstig, wenn ich zuerst einmal mit Anton unter vier Augen spreche. Wie Sie meinen. Antons Mutter rauschte aus dem Zimmer. Anton blickte ihr mit einem zufriedenen Grinsen hinterher. Das war eine gute Idee von Ihnen, meine Mutter rauszuschicken. Das war doch deine Idee. Naja, aber ich hätte nicht gedacht, dass Sie das so sagen würden. Jetzt ist sie bestimmt beleidigt. Nein, das glaube ich nicht. Aber selbst wenn es so wäre, du bist hier die Hauptperson. Und meine Mutter? Ist sie keine Hauptperson? Ja. Welche Rolle spielt deine Mutter? Eine schlechte. Sie ist gegen alles, was mir Spaß macht. Gegen meine Bücher, gegen das Fernsehen und gegen meine Freunde ist sie auch. Sie hat aber nur gegen bestimmte Bücher etwas. Gegen meine Lieblingsbücher. Dracula und Frankenstein zum Beispiel. Ich mag nun mal gruselige Bücher. Was gefällt dir denn besonders an ihnen? Dass sie aufregend sind. Und außerdem glaube ich, dass in jedem Menschen etwas Böses steckt. Und von diesem Bösen, das in uns steckt, handeln die Bücher, stimmt's? Ja. Anton wurde rot. Er hatte plötzlich das Gefühl, schon zu viel verraten zu haben. Herr Schwartenfeger machte ein ernstes, beinahe feierliches Gesicht. Du bist ein Junge, der seine Umwelt und seine Mitmenschen sehr aufmerksam beobachtet. Und du denkst über vieles nach, das gefällt mir. Aber könnte es sein, dass du darüber das Spielen mit anderen Kindern vergisst? Das verstehe ich nicht. Deine Mutter sprach davon, dass du keine richtigen Freunde hast. Keine richtigen Freunde? Ich habe sogar sehr gute Freunde. Aber du sitzt oft allein in deinem Zimmer, sagt sie. Meine Freunde haben nicht immer Zeit. Sie müssen nämlich mitarbeiten. Mitarbeiten? Müssen sie Zeitungen austragen? Ja, sowas Ähnliches. Ach so. Da war noch etwas. Deine Mutter hat mir erzählt, dass du Vampire kennst. Vampire? Glauben Sie denn an Vampire? Ich würde es so ausdrücken. Ich interessiere mich für Vampire. Weißt du, ich habe ein Lernprogramm entwickelt für Menschen, die unter einer Phobie leiden. Worunter? Unter einer Phobie. So nennt man eine krankhafte Angst vor bestimmten Personen oder Dingen. Die panische Angst vor Spinnen ist zum Beispiel eine Phobie. Und diesen Menschen will ich durch mein Programm helfen, ihre Ängste abzubauen. Aha. Ich habe es schon bei vielen Patienten mit Erfolg angewandt. Deine Mutter hat mich nun auf die Idee gebracht, es auch einmal an Vampiren zu testen. An Vampiren? Wieso? Weil sie eine fast unüberwindbare Abneigung gegen das Tageslicht haben. Wenn es mir gelingen würde, sie davon zu heilen, wäre das eine Sensation. Und das wäre möglich? Mit meinem Programm. Ich kenne aber keine Vampire. Keine, die zu einem Psychologen gehen würden, setzte er in Gedanken hinzu. Und damit hatte er sogar die Wahrheit gesagt. Du kennst keine? Aber deine Mutter... Ja, meine Mutter. Die hat ja selbst eine, Phobie? Ja, genau. Richtig krankhaft ist das, wie sie überall Vampire füttert. Fragen Sie sie doch selbst. Gut, wenn du möchtest. Dann hol jetzt deine Mutter rein. Ja. Antons Mutter blieb über eine halbe Stunde bei Herrn Schwartenfeger. Als sie zurückkam, war sie ungewöhnlich freundlich zu Anton. Sie lud ihn sogar zum Eisessen in ein Café ein. Herr Schwartenfeger hat mir viel über dich gesagt. Über mich? Ja. Er meint, dass wir uns überhaupt keine Sorgen deinetwegen zu machen brauchen. Du bist ein sehr aufgeweckter Junge, hat er gesagt. Und sprichst offen aus, was du denkst. Und das hat ihm besonders gefallen. Naja, ein paar kritische Anmerkungen hat er allerdings auch gemacht. Aber sie betreffen mir Fatih und mich. Wie Fatih und dich? Nun, es gibt da so einige Dinge. Unsere Ausgehabende beispielsweise. Herr Schwartenfeger denkt, dass du noch etwas zu jung bist, um jeden Samstagabend allein zu bleiben. Zu jung? Ich? Ja. Er schlägt vor, dass wir uns vielleicht einen Babysitter suchen. Einen Babysitter für mich? Natürlich nicht im wörtlichen Sinne. Du bist ja kein Baby mehr. Aber vielleicht eine nette Studentin, mit der du dann Spiele machen kannst. Oder Fernsehen oder Musik hören. Wozu du gerade Lust hast. Ich brauche keine Aufpasserin. Du musst dich sicherlich erst mit dem Gedanken anfreunden. Anfreunden? Ihr denkt wohl, ich gewöhne mich alle zwei Wochen an etwas Neues. Wie es euch gerade in den Kram passt. Nein, danke. Jetzt habe ich mich daran gewöhnt, allein zu bleiben. Ist nicht so laut. Wir wollen uns nicht streiten. Die weiteren Dinge besprechen wir zu Hause. Auf der Rückfahrt fuhr der Bus am Friedhof vorbei. Anton kam es so vor, als würden dort die Arbeiten ruhen. Hatte das etwas mit dem Frost zu tun? Wenn es draußen fror, konnte man die Erde vielleicht nicht weiter umgraben, oder? In der Wohnung angekommen, behauptete Anton, todmüde zu sein. Er legte sich ins Bett und wartete auf Rüdiger. Plötzlich erkannte er einen kleinen schwarzen Schatten am Fenster. Anton stürzte aus dem Bett, lief zum Fenster und öffnete es. Rüdiger! Ich glaube, du brauchst Augentropfen. Anna! Leichtfüßig sprang Anna ins Zimmer. Sie sah noch immer kränklich aus und ihr Äußeres war nicht so gepflegt wie sonst. Aber gerade mit ihrem strubbeligen Haar und ihrem zerdrückten Umhang fand Anton sie so süß, dass er Herzklopfen bekam. Was machen deine Augen? Denen geht es besser, dank Lumpi. Lumpi, so, so. Rüdiger hat mir das Märchen vom Kräutermännlein erzählt. Märchen? Allerdings. Lumpi hat das Fläschchen mit den Teufelstränen nämlich von mir bekommen. Von dir? Ja, wenn das stimmt, dann hat Lumpi seine Freistellung von der Tour de Sarg völlig zu Unrecht bekommen. Natürlich stimmt das. Was ist eine Tour de Sarg? Und was für eine Freistellung meinst du? Oh, deshalb bin ich ja hergekommen, um dir das alles zu erzählen. Aber es fällt mir so schwer. Der Frost hält bestimmt noch an. Vielleicht müssen Geiermeier und Schnuppermaul ihre Pläne bis zum Frühjahr aufschieben. Wäre das nicht toll? Zu spät. Wie zu spät? Weil die Tour des Sargs schon begonnen hat. Wir ziehen in die Ruine im Jammertal. Das hat der Familienrat gestern beschlossen. Heute Nacht werden die ersten Särge dorthin gebracht. Zu Fuß? Nein, wir fliegen. Immer zwei Vampire nehmen einen Sarg in die Mitte und fliegen damit los. Das heißt bei uns Tour de Sarg. Und das machen alle Vampire? Nein, ich muss mich noch schonen. Und Lumpi ist freigestellt worden als Anerkennung dafür, dass er die Teufelstränen besorgt hat. Und ich kann ihm noch nicht mal nachweisen, dass er uns alle angeschwindelt hat. Sonst müsste ich ja zugeben, dass die Tropfen von dir sind. Oh nein, sag das bloß nicht. Nein, keine Angst. Mach's gut, Anton. Ich flieg jetzt. Aber wir sehen uns doch wieder. Ja, morgen, wenn alles gut geht. Am nächsten Abend wartete Anton nervös und angespannt auf Anna. Endlich hielt er die quälende Warterei nicht mehr aus. Er musste zum Friedhof und nachsehen, was los war. Seinen Eltern erzählte Anton, er wollte draußen noch ein paar Runden laufen. Dann stopfte er den Vampirumhang unter seinen Pullover und rannte zum Friedhof. Sicher benutzten die Vampire den Notausgang. Also schlich sich Anton zum Brunnen bei der alten Kapelle. Als er näher kam, hörte er jemanden flüstern. Gleich darauf polterte etwas. Jetzt erkannte Anton auch drei Gestalten, die um den Brunnen standen. Anna und Rüdiger und die dritte. Anton blieb fast das Herz stehen. Das war Tante Dorothee. Sie hielt einen Strick in der Hand, an dem sie verbissen zerrte. Ach, pfui, nochmal. Der verflixte Sarg sitzt schon schnell. Du sollst, Tante Dorothee, sonst geht noch was kaputt. Oh, ach, papadapap, von Umzügen verstehe ich mehr als du. Okay. Jetzt ist der Strick gerissen. Na und? Dann wird Rüdiger eben nach unten steigen und ihn neu verknoten. Ich? Na, wer denn sonst, denkst du etwa ich? Nein, aber Anna. Na, das könnte dir so passen. Anna muss sich noch schonen. Marsch ab in den Brunnen, du Froschkönig. Wer war das? Geiermeier. Ah, den krall ich mir. Schließlich hätte ich mir seinetwegen fast den Hals gebrochen. Wir sollten lieber fliehen. Und mein Sarg? Hä? Soll ich den etwa hier im Brunnen zurücklassen, mitsamt unserem Familienschatz? Hm? Nie und nimmer tue ich das. Steht nicht wie angewachsen da. Lenkt Geiermeier ab. Na, du laufst schon. Und was machst du? Ich steige zu meinem Sarg und bewache ihn. Mit einer erstaunlichen Geschwindigkeit verschwand Tante Dorothee im Brunnen. Rüdiger und Anna rannten los, genau auf Anton zu. Nur ein paar Schritte von ihm entfernt, blieben sie stehen. Was machen wir jetzt? Mir reicht's. Soll sie doch sehen, wie sie allein zurechtkommt. Und Geiermeier, wer soll den ablenken? Tante Dorothee. Schließlich hockt sie jetzt als Froschkönigin im Brunnen. Du hast nur Angst. Angst? Ja. Ich bin ihm vorsichtig. Aber warum lenkst du ihn nicht ab? Ich trau mich nicht. Wegen meiner Augen. Du willst bloß nicht zugeben, dass du genauso viel Angst hast. Anna, die Mutige, dass ich nicht lache. Anna, die Ängstliche, würde besser passen. Lass Anna in Ruhe. Du, Anton. Ich werde Geiermeier ablenken. Rüdiger ist ja anscheinend zu feige. Und ich habe schon eine Idee, wie ich das mache. Anton lief zu den Baufahrzeugen und versteckte sich hinter ihnen. Kurze Zeit später hörte er Geiermeier und Schnuppermaul näher kommen. Als sie auf seiner Höhe waren, sprang er hervor und stieß einen Schrei aus. Dabei wedelte er mit dem Vampirumhang, um zu beweisen, dass er ein Vampir war. Geiermeier und Schnuppermaul fielen darauf herein. »Ein Vampir!« Schreiend rannten sie hinter ihm her. Anton ließ sie eine ganze Zeit hinter sich herlaufen, dann breitete er die Arme aus und flog davon. Er flog bis zu einem Gebüsch vor seinem Haus. Dort landete er und zog den Vampirumhang aus. Plötzlich berührte ihn jemand am Rücken. Anton drehte sich erschrocken um und blickte in Annas Gesicht. Sie sah ihn ernst und nachdenklich an. Ist etwas schiefgegangen? Nein. Tante Dorothee und Rüdiger sind jetzt auf dem Weg ins Jammertal. Und ich muss gleich hinterherfliegen. Ich soll nur noch in der Gruft nachgucken, ob wir nichts vergessen haben. Da begriff Anton, was mit ihr war. Auf einmal war ihm die Kehle wie zugeschnürt. War das der Abschied für immer? Du hast uns sehr geholfen, Anton. Danke. Ach, das habe ich doch gern gemacht. Willst du nicht mitkommen? Mitkommen? Nein. Man sollte sich nie etwas wünschen, dann kann man auch nicht enttäuscht werden. Anna, ich wollte dir nicht wehtun. Bestimmt nicht. Ich, weißt du, ich möchte eben kein Vampir werden. Das ist alles. Aber ich mag dich noch immer. Ich dich auch. Und wir werden uns wiedersehen bald, ja? Hm? Oh, ich sehe, das Umhang bleibt bei dir. Als Pfand, dass wir uns nicht verloren gehen, Anton. Damit verschwand Anna in der Dunkelheit. Als Pfand. Fast andächtig strich Anton über den zerschlissenen Stoff. Plötzlich hatte der Umhang für ihn eine neue Bedeutung bekommen. Nun war er wie ein Stück von Anna. Und von Rüdiger natürlich auch. Heute Nacht würde er den Umhang unter sein Kopfkissen legen. Anton atmete tief durch und ging auf das hell erleuchtete Haus zu. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir. In meinem Sarg, da bin ich ganz allein. So wie Anna und die Tante Dorothee von Seifenschwein. Doch geht die Sonne endlich unter. Glaub es mir, erwacht zu neuem Leben der kleine Vampir. Ich bin Rüdiger von Schlotterstein. Und bei Nacht bin ich nicht gern allein. Ich öffne meinen Sarg und ich flieg zu dir. Ich, der kleine Vampir.